Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 53. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Da die heutige Folge die gegebene Sendezeit bis zur letzten Sekunde füllt, möchte ich mich nur kurz für den letztmaligen Versprechnisverhehler entschuldigen. Allen dieser Tage zu verzeichnenden Rückentwicklungen zum Trotz darf ich meine Hörer und Innen dennoch in der zweiten Dekade des dritten Jahrtausends willkommen heißen. Womit ich das Wort umstandslos meinem Sendungsgast Fritz Peter Kirsch übergeben möchte. Rousseaus Naturbegriff. Was Rousseau anlangt, so ist bereits die Entstehungsgeschichte seines Erstlingswerks für ihn ungemein charakteristisch. Die Akademie in Dijon hatte die Preisaufgabe gestellt, hat die Erneuerung der Wissenschaften und Künste dazu beigetragen, die Sitten zu reinigen? Diderot fragte Rousseau, welchen Standpunkt werden Sie einnehmen? Natürlich den bejahenden. Ja, das ist die Eselsbrücke, erwiderte Diderot. Alle Mittelmäßigkeiten werden diesen Weg gehen. Der Entgegengesetzte eröffnet dem Denken und der Beredsamkeit neue Gebiete. Rousseau befolgte diesen Tipp und machte mit seiner Antwort, die gekrönt wurde, die erhoffte Sensation. Einmal entschlossen, die Gegenansicht zu vertreten, ging er weit über die gestellte Frage hinaus, indem er, sich zu schäumender Wut gegen die gesamte menschliche Kultur aufpeitschend, in glänzender Rhetorik zu beweisen suchte, dass sie die Sitten nicht nur nicht verbessert, sondern korrumpiert habe und überhaupt an allem Unglück der Menschheit schuld sei. Was würden wir mit den Künstlern anfangen, ohne den verderblichen Luxus, der sie großzieht? Wären wir ohne die Gelehrten weniger zahlreich, weniger gut regiert, weniger blühend? Im Gegenteil. Nur die Wissenschaft und die Kunst haben es bewirkt, dass das Talent über die Tugend gestellt wird. Einige Jahre später stellte die Akademie von Dijon eine zweite Preisfrage. Welche Ursache hat die Ungleichheit der Menschen und ist sie in der Natur begründet? Rousseau widmete auch diesem Thema eine Abhandlung und erregte mit ihr noch größeres Aufsehen als mit seiner ersten Schrift. Gerade das blinde und gehässige Ressentiment, das aus ihr sprach, machte den Erfolg. Er findet die Ursache der Ungleichheit, die eine empörende Unnatürlichkeit und Ungerechtigkeit ist, wiederum in der Zivilisation, in den staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen, die der Mensch willkürlich geschaffen hat. Der einzig menschenwürdige Zustand ist der Naturzustand. Wenn die Natur uns dazu bestimmt hat, gesund zu sein, so wage ich fast zu behaupten, dass der Zustand der Reflexion ein widernatürlicher Zustand ist und dass ein Mensch, der denkt, ein entartetes Tier ist. Der Erste, der ein Stück Land einzäunte und sich vermaß zu sagen, das gehört mir, und der Leute fand, die einfältig genug waren, das zu glauben, war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, wie viele Kriege, wie viele Entbehrungen und Schrecken wären der Menschheit erspart geblieben, wenn einer die Grenzpfähle ausgerissen, die Gräben verschüttet und seinen Mitmenschen zugerufen hätte, Hütet euch, diesen Betrüger anzuhören. Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Frucht allen und das Land niemandem gehört. Alle Kultur ist Arbeitsteilung. Arbeitsteilung bedeutet Ungleichheit, und in der Ungleichheit liegt der Ursprung alles Übels. Nun lautet aber andererseits die Kardinalforderung Rousseaus: Rückkehr zur Natur. Er hasst die Kultur hauptsächlich deshalb, weil sie Veränderung, in seinem Sinne Perversion der ursprünglichen Menschennatur bedeutet. Wir wollen hier nicht auf die Frage eingehen, ob Natur oder Kultur die normale und angemessene Verfassung des historisch gewordenen Individuums ist und ob der Naturzustand dem modernen Menschen überhaupt möglich, ja auch nur vorstellbar ist, sondern nur, Rousseaus eigenen Prinzipien folgend, sein ideales Vorbild, die Natur, betrachten. Und da finden wir nun überall Arbeitsteilung und Ungleichheit. Und zwar nimmt die Arbeitsteilung mit der geistigen und physischen Entwicklung der Organismen konstant zu. Keine Arbeitsteilung ist, genau genommen, schon nicht mehr bei einzelligen Algen und Infusorien zu finden, sondern nur bei den noch tiefer stehenden, membranlosen Moneren. Der Organismus der höheren Lebewesen aber ist streng arbeitsteilig, aristokratisch und hierarchisch organisiert und das Gehirn beherrscht und leitet monarchisch den ganzen Körperstaat. Dass es in den monarchischen Staatskörpern nur selten dieselbe dominierende Rolle spielt, ist nicht Schuld der Staatsform. Rousseaus Naturbegriff war aber eben gar kein wissenschaftlicher, sondern ein literarischer. Mit dem Wort Natur verband er nicht eine aus strenger und ernster Beobachtung der physischen Welt geschöpfte Generalidee, sondern irgendetwas romantisch-sentimentales aus einer schlechten Spieloper oder verlogenen Reisebeschreibung hängen gebliebenes. Man verstand ihn indes in Frankreich nur zu gut. Und bald sollte das Prinzip der Arbeitsteilung so gründlich geleugnet werden, dass man den Kopf Lavoisiers, weil er sich zu einseitig mit Chemie befasst hatte, unter die Guillotine brachte. Heloise, Contrat und Emile. Das nächste größere Werk Rousseaus war sein Roman Julie ou la Nouvelle Héloïse. Auch hier schlug er einen ganz neuen Ton an. In dieser Seelenschilderung tritt zum ersten Mal die Liebe des modernen Empfindungsmenschen als wirkliche Leidenschaft auf, als tragische Katastrophe, übermenschliche Fatalität und elementare Naturkraft. Und doch stört auch hier wieder die Berechnung auf den Effekt, der Wille zur Fassade, das Übermaß an Rhetorik. Die Marquise Dudefant, die den Scharfsinn und Geschmack eines Diderot mit einem hellseherischen psychologischen Takt verband, wie ihn nur ihr Geschlecht besitzt, und die daher als das kritische Genie ihrer Zeit bezeichnet werden kann, sagte von der Heloise: Es gibt vorzügliche Stellen in dem Buch, aber sie gehen unter in einem Ozean von Geschwätzigkeit. Kurz darauf folgte der Contrat social. In diesem Werk wird die Lehre von der Volkssouveränität mit einer fanatischen Energie und Intransigenz verkündet, wie sie bisher noch nicht vernommen worden war. Die jeweilige Regierung ist nicht durch einen Vertrag eingesetzt, sondern durch einen Auftrag, den sie vom Volk erhalten hat. Daher sind ihre Mitglieder nicht die Herren, sondern die Angestellten des Volkes, deren Mandat nur so lange gilt, als es dem Volk gefällt. Von Zeit zu Zeit soll durch eine allgemeine Volksabstimmung entschieden werden, ob die gegenwärtige Regierungsform beizubehalten ist und ob ihre Exekutivorgane weiter mit der Verwaltung betraut werden sollen oder nicht. Das Christentum ist zur Staatsreligion ungeeignet, denn es predigt Demut und Unterwerfung und begünstigt dadurch die Gewaltherrschaft. Das souveräne Volk muss daher eine neue Religion bestimmen. Nur die Zahl entscheidet. Bin ich in der Minderheit, so beweist das nur, dass ich mich geirrt habe, indem ich eine Meinung für den allgemeinen Willen hielt, die es nicht war. Wer sich weigert, diesem Kollektivwillen zu gehorchen, muss durch die gesamte Körperschaft zum Gehorsam gezwungen werden. Und das heißt nur, die Körperschaft zwingt ihn, frei zu sein. Da der Souverän nichts ist als die Zusammenfassung aller Einzelnen, so kann er diesen niemals schaden wollen, denn es ist unmöglich, dass der Körper seinen Gliedern schaden will. Diese hinterlistigen Sophismen sollten einige Jahrzehnte später tatsächlich die Wirklichkeit regieren. Das Souverän erhob sein Haupt und zwang, jedoch ohne ihnen schaden zu wollen, alle, die sich geirrt hatten, mittels des Fallbeils zur Freiheit. Fast gleichzeitig mit dem Contrat erschien der lehrhafte Roman Émile ou de l'Éducation, dessen schönste Partie die berühmte Profession de foi du Vicaire Savoyard ist. Hier wird mit deutlicher Polemik gegen Voltaire die platte Christusauffassung der Aufklärung widerlegt, die im Heiland einen ehrgeizigen Sektierer, bestenfalls einen antiken Weisen, von der Art des Sokrates erblickt hatte. Ist das wohl der Ton, den ein Schwärmer oder ein ruhmbegieriger Sektenstifter anschlägt? Welche Sanftmut, welche Sittenreinheit, welche rührende Anmut in seinen Unterweisungen, welche Erhabenheit in seinen Grundsätzen, welche tiefe Weisheit in seinen Reden, welche Geistesgegenwart, welche Feinheit und Schlagkraft in seinen Antworten, welche Herrschaft über die Leidenschaften. Wo ist der Mann, wo der Weise, der ohne Schwäche und Ostentation so zu handeln, zu leiden und zu sterben versteht? Wenn Sokrates in Leben und Tod ein Weiser war, so erkennen wir bei Christus das Leben und den Tod eines Gottes. Im Übrigen wird im Emil, wie wir bereits erwähnten, als Universalmittel gegen alle Schäden der bisherigen Erziehungsmethoden jene vage und vieldeutige Rückkehr zur Natur gepredigt. Das Kind soll alles auf natürlichem Wege erlernen, durch Selbstdenken, eigene Anschauung und glücklichen Zufall. Eine bestechende Maxime, sehr geeignet für faszinierende Prunkreden, aber für die Praxis so gut wie wertlos. Mit großer Emphase ermahnt Rousseau die Mütter, ihre Kinder selbst zu stillen und die Väter, ihre Kinder selbst zu erziehen. Nur wer die Vaterpflichten auf sich nehme, habe das Recht, Vater zu werden. Er hatte damals gerade sein fünftes Kind ins Findelhaus geschickt. In allen diesen Werken offenbart sich Rousseau, weder als Gestalter noch als Denker, sondern nur als genialer Journalist und daneben an gewissen Stellen als suggestiver Lyriker und, was damals in der Literatur vollkommen neu war, als virtuoser Landschafter, wie er denn auch der eigentliche Entdecker der wildromantischen Natur war. Man weiß schon, sagt er in den Confessions, was ich unter einer schönen Gegend verstehe. Niemals eine Landschaft der Ebene, mag sie noch so schön sein. Ich verlange Gießbäche, Felsen, Tannen, dunkle Wälder, Berge, raue auf- und abführende Pfade und recht fürchterliche Abgründe neben mir. Das Grundmotiv seiner ganzen Schriftstellerei ist, Aufsehen zu erregen, um jeden Preis. Und alles, was reiner, reicher und gesünder ist, mit allen Mitteln ins Unrecht zu setzen. Dabei ist er zweifellos geistig nicht normal, sondern von 3 bis 4 fixen Ideen hin und her geschleudert, die er aber im Rausch seiner begeisterten Dialektik zu den glänzendsten Truggeweben auszuspinnen vermag. Die verbissene Humorlosigkeit, die allen Geisteskranken eigentümlich ist, verbindet sich in ihm mit dem dumpfen und schwerfälligen Ernst des Plebejers, der alles eindeutig, alles buchstäblich, alles kompakt nimmt, weil er immer nur unter fordernden und bockbeinigen Realitäten gelebt hat. Dass ein Volk und ein Zeitalter, dem die Dinge überhaupt erst als geistig existenzberechtigt erschienen, wenn sie mit Witz und Ironie, Anmut und Geschmack, Leichtsinn und Doppelsinn gesagt wurden, dass ein solches Volk nun dem entgegengesetzten Extrem zujubelte, bezeichnet die letzte Stufe der Dekadenz, die dem Ancien Regime überhaupt erreichbar war. Rousseaus Charakter. Was seinen moralischen Charakter betrifft, so war er so abscheulich, dass es schon aus diesem Grund ganz unmöglich ist, ihn unter die Genies zu rechnen. Von seinem zweimaligen Glaubenswechsel, der beide Male aus eigennützigen Motiven erfolgte, wollen wir nicht reden. Ebenso wenig von seinen jugendlichen Diebstählen, obgleich der Umstand, dass er sie auch noch unschuldigen Personen in die Schuhe schob, sie besonders hässlich erscheinen lässt. Bei seinem unbegreiflich niederträchtigen Verhalten gegen Voltaire scheint Verfolgungswahnsinn im Spiel gewesen zu sein. Obgleich dieser ihn jederzeit mit Liebenswürdigkeiten überschüttet hatte, schrieb er ganz plötzlich den offenen Brief Sur les Spectacles an D'Alembert, indem er Voltaire mit vollendeter Tartuffe-Bosheit bei der Genfer Regierung als Sittenverderber denunzierte, bloß weil er sich in Ferney ein Theater hielt. Eine Anklage, die einem Verfasser zugkräftiger Singspiele und schlüpfriger Romane besonders übel anstand. Trotzdem schrieb Voltaire an Rousseau, als dieser aus Frankreich und der Schweiz verbannt war und nirgends ein Asyl fand, einen Brief voll zärtlicher Fürsorge, worin er ihn auf eine seiner Besitzungen zum dauernden Aufenthalt einlud. Rousseau fuhr aber zeitlebens fort, Voltaire mit dem Neid des schlecht Weggekommenen aufs Gehässigste zu verunglimpfen. Ähnlich benahm er sich gegen Friedrich den Großen. Als dieser ihm durch seinen Gouverneur in Neufchâtel eine bedeutende Geldsumme, Korn, Wein, Holz und eine Villa anbieten ließ, erklärte er mit der aufrechten Verlogenheit des republikanischen Phrasendreschers, es sei ihm unmöglich, in einem Hause zu schlafen, das eines Königs Hand gebaut habe. Und an den König schrieb er: Sie wollen mir Brot geben? Gibt es unter Ihren Untertanen keinen, dem es daran fehlt? Nachdem er diese alberne und taktlose Patzigmacherei unter Dach gebracht hatte, nahm seine Geliebte alle Geschenke hinter seinem Rücken an. Jum brachte ihn nach England, wo er ihm einen angenehmen Zufluchtsort und eine königliche Pension verschaffte. Die Folge waren wiederum eine Reihe nichtswürdiger Attacken von Seiten Rousseaus, auf die Jung mit den treffenden Worten antwortete: Da Sie der schlimmste Feind Ihrer eigenen Ruhe, Ihres Glückes und Ihrer Ehre sind, so kann ich nicht überrascht sein, dass Sie der meinige geworden sind. Als Madame d'Épinay, die ihm jahrelang im Wald von Montmorency ein reizendes Gartenhäuschen zur Verfügung gestellt hatte, nach Genf reiste, verbreitete er das schändliche Gerücht, sie tue dies, um in der Schweiz ein heimliches Kind zur Welt zu bringen. Ebenso peinliche Affären hatte er mit Diderot, d'Alembert, Grimm. Allemal zuerst der Verdacht einer geheimen Verschwörung und dann Undankbarkeit und Infamie, so dass selbst der sanfte und philosophisch überlegene d'Alembert sich zu der Bemerkung veranlasst sah: Jean-Jacques ist eine wilde Bestie, die man nur mit einem Stock und hinter Gitterstäben berühren darf. Das zusammenfassende Urteil hat Voltaire gesprochen. Ein Arzt müsste an Jean-Jacques eine Bluttransfusion vornehmen. Sein jetziges Blut ist eine Komposition aus Vitriol und Arsenik. Ich halte ihn für einen der unglücklichsten Menschen, weil er einer der bösesten ist. Seine widerwärtigste Eigenschaft aber war seine pharisäische Verlogenheit. Und wir weigern uns aufs Allerentschiedenste, einen Menschen, der sein Leben lang eine so dreiste, perfide Komödie gespielt hat, auch nur unter die Künstler zu zählen, es sei denn, dass man sich entschließt, unter dichterischem Talent die Fähigkeit zu besonders geschicktem und unverfrorenem Schwindel zu verstehen. Sein ganzes Dasein war geschmacklose Pose und aufdringliche Heuchelei. Die Heloise beginnt mit der Bemerkung: Der Verfasser bedauere es, nicht in einem Jahrhundert zu leben, das ihm gestatte, den Roman ins Feuer zu werfen. Nach dem Lärm, den seine Erstlingsschrift gemacht hatte, erklärte er mit großer Ostentation, die Schriftstellerei zu verachten und fortan als braver, ehrlicher Notenschreiber sein Leben fristen zu wollen. Er wird tatsächlich Notenschreiber, aber weder ein braver, denn seine Kopien sind liederlich und unbrauchbar, noch ein ehrlicher, denn das Ganze ist eine Spiegelfechterei. Er lässt sich seine Arbeiten von neugierigen Snobs überzahlen und weiß ganz genau, dass das Honorar nicht ihnen, sondern der interessanten Tagesberühmtheit gilt. Lebt also in Wirklichkeit nur von seinem schriftstellerischen Ruhm, und zwar in der doppelt unanständigen Form der Schnorrerei, die sich als stolze Unabhängigkeit aufspielt. Geschenke nimmt er natürlich niemals. Die empfängt immer nur die gute Thérèse Levasseur. Er verliebt sich in die Schwägerin seiner Wohltäterin, Madame d'Épinay, die Gräfin Dudetot, die unglücklich verheiratet ist, aber bereits einen anderen liebt, und stellt ihr eindringlich vor, wie unmoralisch dies sei. Tugendhaft ist es offenbar nur, den Gatten mit Rousseau zu betrügen. Wir haben schon erwähnt, dass er alle seine Kinder ins Findelhaus brachte. Aber auch das geschah natürlich wiederum nur aus Tugend. Denn, sagt er, Als überzeugter Bürger der Platonischen Republik habe er seine Kinder als Gemeingut des Staates betrachtet und sich nicht für berechtigt gehalten, sie diesem zu entziehen. Eines Tages beschließt er, als Verächter der erbärmlichen Zivilisation und des ungerechten Luxus, die schlichte armenische Tracht anzulegen, die aber in Wirklichkeit mit gestickter Jacke, seidenem Kaftan, gefütterter Mütze und buntem Gürtel ein anspruchsvolles, lärmendes Theaterkostüm ist, nichts weniger als einfach, sondern viel prächtiger als die Kleidung der anderen. Als ihm Voltaire schreibt, Sie müssen Ihre Gesundheit bei mir in der Heimatluft wiederherstellen, die Freiheit genießen, mit mir die Milch unserer Kühe trinken und unser Gemüse verzehren, antwortet er mit einer Affektation, deren abgeschmackter Hochmut bereits ans Läppische grenzt, Ich würde es vorziehen, statt der Milch Ihrer Kühe das Wasser Ihrer Quelle zu trinken. Der Einbruch des Plebejers in die Weltliteratur. Sein schauspielerisches Meisterstück aber hat Rousseau in seinen Selbstbekenntnissen geleistet. Schon die Einleitungsworte schlagen den Ton an, der aus Dünkel und falscher Demut, Selbstverherrlichung und wohlberechneter Selbstanklage raffiniert gemischt durch das ganze Buch geht. Ich unternehme ein Werk, das seinesgleichen weder gehabt hat noch haben wird. Meinen Mitmenschen will ich einen Menschen zeigen, ganz in seiner wahren Natur. Dieser Mensch bin ich, ich ganz allein. Ich kenne mein Herz und ich kenne die Menschen. Ich wage zu glauben, dass ich nicht bin wie irgendeiner von allen, die existieren. Bin ich nicht ein Besserer als Sie, so bin ich wenigstens ein anderer. Ewiger Gott, ein jeglicher enthülle vor deinem Thron mit gleicher Aufrichtigkeit sein Herz, und dann sage ein einziger von ihnen, wenn er es kann, ich war besser als dieser. Das Programm des ganzen Unternehmens findet sich in dem Satz, mein ganzes Unglück habe ich nur meinen Tugenden zuzuschreiben. Wer sich nicht für mich begeistert, ist meiner nicht würdig. Selbstverständlich beichtet Rousseau nur genauso viel, als ihm passt. Und auch dieses nur in der Beleuchtung, die ihm am vorteilhaftesten und zugleich sensationellsten erscheint. Die vielgerühmte Aufrichtigkeit dieser Konfessionen setzt sich aus faustdicken Lügen, heuchlerischen Selbstvorwürfen und einigen irreführenden, aber ehrlichen Autosuggestionen zusammen. Die zahlreichen Stellen, wo er mit frappierender Offenheit auf seine eigenen Verfehlungen hinweist, fließen teils aus Wichtigtuerei, teils aus der Erkenntnis, dass man sich in der Welt, und zwar in einer Welt, die den pikanten Wildgeruch über alles liebt, gerade durch seine Laster am interessantesten macht und doppelt interessant, wenn man dazu noch die stets dankbare Rolle des reuigen Sünders spielt. Mit dieser Technik, die sich von der des Kolportage-Romans nur durch ihr größeres Raffinement unterscheidet, erreicht man alles auf einmal. Die Gloriole des Moralhelden, der über sich selbst Gericht hält, und den Faszinationsreiz des verfluchten Kerls, der eine Vergangenheit hat. Das Phänomen Rousseau bezeichnet den Einbruch des durchtriebenen und brutalen Plebejers in die Weltliteratur. Das bisherige Schrifttum des dritten Standes hatte den Ehrgeiz, in die höhere Welt aufzusteigen. Die Feinheit, Anmut, Beherrschtheit ihrer Lebensform zu erreichen und womöglich zu überbieten. Aber Rousseau verachtet die Gesellschaft oder spielt vielmehr virtuos die Rolle dieses Verächters. Er bleibt unten und das ist seine Originalität und seine Stärke. Seine Ordinärheit ist jedoch nicht einfach Natur, das wäre uninteressant, sondern gesteigerte, gestellte, plakatierte Natur. Er legt die Schminke fingerdick auf und macht dadurch für seine verkünstelte und verspielte Zeit den Effekt erst voyant, schlagend, bühnenfähig. Er macht dem Salon ein Bauerntheater vor, wozu er prädestiniert ist wie kein zweiter. Denn er vereinigt in sich die Eigenschaften eines wirklichen Proleten und eines hervorragend begabten Amateurschauspielers. Jene Echtheit, die nötig ist, um Glaubwürdigkeit zu erzeugen, und jene Theatralik, die erforderlich ist, um beim Publikum zu gefallen. Man ist entzückt über die Pikanterie, mitten unter Reifröcken und Seidenfrecken einen unrasierten Kerl in Hemdärmeln zu sehen, der sich in die Hand schneizt, ins Zimmer spuckt und alle Dinge beim Namen nennt. Dass dies nur eine neue Nuance der Affektation darstellt, bemerkt in einer Zeit, deren einzige Aperzeptionsform die Affektation ist, natürlich niemand. Lieber Herr Professor Kirsch, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Bitte. Haben Sie zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Ja, und ich muss sagen, also die Lektüre seiner Kulturgeschichte der Neuzeit ist für mich immer wieder äußerst amüsant, aber auch echt lehrreich. Sodass ich mir manchmal sage, na schau, schon wieder einer, der gescheiter ist als du selber. Ich finde das grandios, wie er sich sozusagen verbal auslebt und dabei also ein intellektuelles Niveau hat, also vor dem man nur den Hut ziehen kann. Allerdings ist mir auch bewusst, dass er eine sehr spezielle Art an die Dinge heranzugehen besitzt. Das heißt, der Egon Friedell ist in meinen Augen keiner, der vorsichtig abwägend sich herantastet, zu verstehen sucht, in eine Problematik jetzt nicht sozusagen mit allen Vieren hineinzuplumpsen. Egon Friedell ist einer, der zupackt. Einer, der sich mit dem ganzen Einsatz seiner starken intellektuellen Persönlichkeit über ein Thema hermacht und unter Einsatz seiner ungeheuren Stilbeherrschung seine Meinung sagt. Und seine Meinung über Rousseau ist natürlich eine ganz bestimmte und natürlich eine äußerst negative, was nicht immer der Fall ist. Also man spürt bei Friedell ganz genau, wen mag er nicht. Das wäre sozusagen mein erster Eindruck, nicht? Und Rousseau ist für ihn so eine Art Underdog, also den er, wie man in Wien manchmal so schön sagt, zur Sau macht. Das ist mein erster Eindruck. Aber es gibt noch andere. Würden Sie diesem Bild von Rousseau beipflichten? Absolut nicht. Ich erinnere mich also an diverse Lehrveranstaltungen. Ich bin ja jetzt seit einigen Jahrzehnten in Forschung und Lehre am Institut für Romanistik in Wien tätig gewesen. Und wenn ich ein Seminar oder eine Vorlesung über Rousseau oder wo er vorkam, gehalten habe, da kam dann nicht selten aus der Hörerschaft eine ähnliche Reaktion wie die von Friedell. Das ist doch ein unmöglicher Typ, also vor allem die Mädchen haben sich empört. dass er den Emil schreibt und da große Rezepte für die Erziehung proklamiert und dann schmeißt er seine Kinder ins Findlaster. Das ist doch skandalös, was ist das für eine Typen? Nicht? Und daher war ich also seit jeher gezwungen, über Rousseau nachzudenken und über seinen sozialen, kulturellen Kontext. Na und wenn man da eine Weile nachdenkt, dann werden die Dinge komplexer, komplizierter und dann kann man mit den kritischen Studierenden einen Dialog in die Wege leiten. Und das war immer halt so mein Verfahren. Friedel fällt, wie Sie sagen, ein sehr eindeutig negatives Urteil. Sie haben völlig recht, er ist da hemmungslos in seiner Zuneigung wie in seiner Ablehnung. Aber trotz der Ablehnung widmet er ihm im Endeffekt einen Passus in seinem Werk, der nicht sehr viel kürzer ist als der über den verehrten, von Friedel verehrten Voltaire. Hatte Rousseau tatsächlich diese Bedeutung, dass Friedel gezwungen war dazu, oder meinen Sie, das sei ihm ein emotionales Bedürfnis gewesen? Naja, ich glaube, das zwingt mich da ein bisschen weiter auszuholen. Wer sind die bösen Feinde des Rousseau? Denn der Friedel nimmt also sehr spontan Stellung zugunsten der anderen, nicht? Also an denen Rousseau glaubte zu scheitern oder die ihn frustriert haben, die er letztlich zunächst als seine Freunde, später als seine Feinde betrachtete. Das sind aber nicht nur die Persönlichkeiten Voltaire, Diderot, D'Alembert und wie sie alle heißen, sondern es ist eine gesellschaftliche Elite, ja, ich würde sogar sagen, eine Lebensform, die ein Spezifikum von Frankreich ist und die es in Europa sonst nirgends gibt, nämlich die sogenannte Société Polie, also die elegante, die gebildete, die zivilisierte Gesellschaft. Die ist zustande gekommen durch den Triumph des Absolutismus seit dem Ende des 16. Anfang 17. Jahrhundert. Das heißt, dass als einzige dominante Machtsphäre innerhalb Frankreich das Königtum übergeblieben ist. Das Königtum sozusagen zieht alles in seinen Bannkreis, die diversen Kategorien des Adels, die diversen Kategorien des Bürgertums, die Kirche, die Intellektuellen und zwingt sie sozusagen in einem auch räumlich limitierten Zentrum, das heißt dem Hof von Versailles und der Stadt Paris mit ihren Salons, mit ihrem Kulturbetrieb in den eleganten Häusern, sozusagen zusammenzuleben. Und das bedeutet, dass sich in diesem Bereich Paris-Versailles seit dem 17. Jahrhundert die größte höfische Einheit Europas gebildet hat. Das heißt, eine Elite, innerhalb derer verschiedene soziale Kategorien lernen mussten, miteinander zu leben, miteinander auszukommen. Und das ist ihnen auch gelungen. Es ist nicht alles sozusagen vom absoluten König nach unten dekretiert worden, sondern diese Gesellschaft hat es geschafft, durch einen Prozess der Selbsterziehung etwas zu schaffen, das dann für ganz Europa vorbildlich wurde, nämlich das Bild des Weltmannes, des Honnêtement, der eine bestimmte Sprache spricht, eine verfeinerte, eine elegante Sprache, der mit seinesgleichen bestimmte Umgangsformen pflegt, der ein kulturelles Normen- und Wertesystem entwickelt. Und wer dieser Elite angehört, egal aus welcher sozialen Sphäre er kommt, kann mit Aufnahme rechnen, vorausgesetzt, dass er die Spielregeln beachtet. Und daher ist diese Elite im Frankreich des Ancien Regime relativ egalitär. Aber wie gesagt, nur in dem Maße, als jemand sozusagen sich bemüht, diesen Normen und Werten gerecht zu werden. Daher ist die Literatur etwa des 18. Jahrhunderts voll von jungen Leuten aus der Unterschicht, die danach streben, sozusagen hinauf nach Paris, in die Nähe des Hofes, in die elegante Gesellschaft aufgenommen zu werden. Und das gelingt immer wieder. Die Société Poli nimmt diese Jungen auf, weil sie ja etwas Neues bringen, eine gewisse Frische von draußen, durch die die Société Poli es vermeiden kann, innerlich zu erstarren. Das heißt, diese Elite und ihre Kultur sind in Bewegung, in einer Art Anpassungsprozess an immer neue gewandelte Möglichkeiten. Und daher auch ihre große Konsistenz und ihre große Faszination. Mit anderen Worten, und jetzt komme ich zu Rousseau. Rousseau ist in meinen Augen einer von vielen, vielen Provinzlern und dann in späteren Jahrhunderten aus den Kolonien oder aus europäischen Gebieten, die danach streben, in diese glanzvolle Metropole mit ihrer einmaligen Eleganz und Raffinesse Eingang zu finden. Die wollen da hinein. Es gibt ja auch in der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts und schon im 18. diesen Begriff des Hinaufsteigen nach Paris, Monter à Paris, also Aufstieg, Akzeptanz. Ja, und zunächst geht es auch dem Rousseau so. Er ist ein Provinzler, ein Auswärtiger, egal ob er jetzt irgendwo aus Südfrankreich kommt oder aus Genf. Auf jeden Fall, wie man in Österreich sagen würde, ein kleiner Gscherder, der in das glanzvolle Zentrum hinauf will, um dort Akzeptanz zu finden, Karriere zu machen. Und er gelangt nach Paris, er kommt in Kontakt mit der eleganten Gesellschaft, er wird aufgenommen, so man beschnuppert ihn. Und da erweist er sich als Patschert und linkisch und schwierig zu integrieren. Und im Grunde, sehr bald merkt er will gar nicht integriert werden. Das heißt, er ist sozusagen der erste Provinzintellektuelle, der den Aufstand gegen das Zentrum probt. Und in der Folge wird sozusagen dieser Gegensatz zwischen Zentrum und Peripherie in der französischen Kultur- und Literaturgeschichte eine ganz zentrale Rolle spielen. Bis herauf, also nehmen wir einmal die überseeischen Intellektuellen, die gerade dem Kolonialismus entkommen sind, ein Leopold Sédar Senghor aus Senegal oder ein Aimé Césaire aus Martinique. Das sind sozusagen geistige Erben eines Rousseau, der als erster sagt, ich bin zwar ein Neger, aber Black is beautiful. Und ich bin anders. Und wenn ihr mich nicht so akzeptiert und wenn ihr glaubt, ich muss mich jetzt euren zugegebenermaßen eleganten, raffinierten Lebensformen anpassen, dann irrt ihr euch. Ich bin der andere und ihr müsst mich nehmen, so wie ich bin. Und da sozusagen gibt es dann den Konflikt. Also Rousseau hat sich selbst positioniert in einer pluralistischen, eigentlich sozial sehr durchlässigen Gesellschaft, was für einen Absolutismus ja einigermaßen erstaunlich ist, hat er sich in einer Gegenposition. Weil er diese Kulturnormen des Zentrums als autoritär und zwanghaft empfindet, mit einem gewissen Recht, und eben sich als Außenseiter positioniert, weil er in seinem Außenseitertum sozusagen eine starke Alternative entdeckt. Friedel wirft ihm da gewissermaßen vor, heute würde man vielleicht sagen, das aus marketingtechnischen Gründen getan zu haben. Aus marketingtechnischen Gründen? Naja, er musste ja von irgendwas leben. Das heißt, es gibt bestimmt eine Portion Selbstdarstellung. Nicht? Also er musste die Rolle der großen Alternative spielen und diese Rolle musste er ja mit irgendwas füllen. Und da hat er dann sozusagen alles ausprobiert, eben was ihm sozusagen in die Finger kam. Er hat die Munition geholt, woher er sie wollte. Und im Grunde hat ihm dabei auch geholfen, dass seine Ausgangsbasis ja nicht irgendein solides, gewachsenes Bauerntum ist, sondern seine Ausgangsposition ist die eines Easy Rider, eines Vagabunden, eines, im Grunde eines Kindes aus einer gestörten oder sagen wir einer unkompletten Familie. Die Mutter hat er früh verloren, der Vater hat ihn machen lassen, was er wollen hat und ihn vor allem mit Romanliteratur angestopft. Er hat sich dann sozusagen seine alternative Sicht der Welt, seine alternative Moral, alles das, was er dieser zugleich bewunderten und gehassten Société Polie entgegenhalten wollte, das musste er sich erfinden, das musste er zusammensuchen. Und dabei hat er eine ganze Reihe von Sachen entdeckt, also die von einer ungeheuren Modernität sind. Nicht? Zum Beispiel, würden Sie das? Also eine der stärksten Stellen im Werk von Rousseau, die ich kenne, das ist ein Passus aus den Rêveries du Promeneur solitaire, den Träumereien des einsamen Wanderers. Und da war er also schon ziemlich isoliert. Die Regierungen haben seine Werke verboten, er wurde polizeilich gesucht. Die Société Polie von Paris hat ihn längst ausgestoßen. Also er hat wirklich hier die Erfahrung einer totalen Isolation gemacht. Und die steigert sich dann noch in dieser Phase der Isolation, wo er bei einem Spaziergang von einem großen Hund niedergerannt wird. Also Rousseau ist überhaupt einer der Ersten, oder wenn nicht der Erste, der das sich bewegen, das Wandern, einfach in seiner ganzen Körperlichkeit, im Kontakt mit der umgebenden Elementarwelt literarisch fruchtbar gemacht hat. Und das steigert sich jetzt, der Hund rennt ihn nieder und er ist einen Augenblick lang bewusstlos und schildert dann diese Bewusstlosigkeit bzw. das allmähliche Aufwachen, wo er gewissermaßen noch halb drüben ist. Und das sind also Passagen von einer Intensität, von einer stilistischen Kraft, also dass man sagen kann, ja, also da steckt eben bereits die ganze Romantik drin und noch mehr. Also die Erfahrung gewissermaßen des Kreatürlichen, des elementaren Menschen, dort, wo er an seine Grenzen gerät. Ne? Der große Gegenpol, gegen den er sich selbst aufgebaut und stilisiert hat, war Voltaire. Ja. Wer, würden Sie jetzt sagen, hat das Nachgeschehene, die Geschichte, stärker beeinflusst von den beiden? Naja, ich mag Voltaire, aber ich glaube, folgenreicher war der Rousseau. Voltaire verkörpert für mich die Société Polie in ihrer vollen Entfaltung um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Was bedeutet das? Voltaire ist ein Großbürger. Das heißt, er hat immer mit dem Adel kokettiert, aber zugleich auch sein Bürgersein gewissermaßen irgendwo mitnehmen müssen, und an dieser menschlichen Mitte der französischen Standardkultur mitarbeiten, also aus der dann diese universelle Idealität des Philosoph oder des Honnêtom, des Homme civilisé erwachsen ist. Der Voltaire ist so etwas wie ein Universalmensch, der im Sinne dieser selbst auferlegten Erziehung, die sich die ganze französische Elite auferlegt hat, weil sie ja um den Absolutismus zu kreisen hat. In diesem Sinne ist Voltaire sozusagen der Bürger, der bereits ein Aristokrat geworden ist, weil die Aristokratie ihrerseits ihre ritterlich brutalen Aspekte abbauen musste. Alle Sozialkategorien mussten sich irgendwo in der Mitte treffen, um den modernen, eleganten, gebildeten, zugleich mit großer Ironie und Selbstironie und Wandelbarkeit begabten Allround-Menschen hervorzubringen. Und das war ja auch das Faszinierende für ganz Europa. Das heißt also, die Franzosen schienen also für etwa einen Friedrich II. Oder sonstige Europäer, vielleicht auch noch für einen Egon Friedel im 20. Jahrhundert, so etwas wie eine freiere, nicht mehr an irgendwelche Sozialzwänge gebundene Humanität zu verkörpern. Nicht? Und das ist aber im Falle von Voltaire eben doch eine sehr zeitgebundene Entwicklungsphase dieses, Norbert Elias würde sagen, Zivilisationsprozesses. Währenddessen Rousseau, naja, das ist halt der nicht angepasste, der Wilde. Ja, D'Alembert nennt ihn eine Bestie, ja, dran ist was, ja. Aber schauen Sie sich die Literatur und die Kulturgeschichte an, diese Bestie hat noch eine große Zukunft vor sich. Es gibt ja sowohl den Standpunkt, demzufolge der Rousseau die gesamte moderne Demokratie entworfen hat, als auch den anderen Standpunkt, der hat sämtliche Diktaturen inklusive den Faschismus entworfen und den Stalinismus. All das ist in ihm drin. Beide Linien sozusagen werden vertreten. So wie Sie das Ancien Regime gerade beschrieben haben, hat sich das eigentlich nach einer fast perfekten Gesellschaft angehört. Dennoch ist sie nicht so viel später dann völlig zusammengebrochen. Ist sie zusammengebrochen? Da kommen wir jetzt sozusagen auf eine sehr persönliche Ebene. Das heißt also, ich meine, ich halte nichts von dem Terminus Lehrmeinung. Aber ich bin im Laufe meiner Arbeit zu der Auffassung gelangt, dass dieses System von Normen und Werten, das das Ancien Regime entworfen hat, in Frankreich ein ziemlich zähes Leben gehabt hat und sogar über die große Revolution und die Revolutionen des 19. Jahrhunderts hinweg gewisse Grundbestände behalten hat. Und zwar deshalb, weil das Phänomen, das in Europa einzigartig ist, nämlich der Zentralismus, demzufolge sich das gesamte maßgebliche Leben im Zentralraum, sprich Paris, konzentriert, das ist bis ins 20. Jahrhundert aufrecht geblieben. Frankreich ist das zentralisierteste Land Europas und daher gibt es auch sozusagen eine gewisse Permanenz dieses Zivilisationsideals. Das heißt also, das Bild des zivilisierten Menschen, der versucht, seine Umwelt rational zu formen, der versucht, sein inneres Chaos zu bändigen, der sozusagen eine zwischen Kultur und Sozietät eben eine ideale Gemeinschaft zu bilden. Und das hat eine Faszination ausgeübt, die noch im 19. Jahrhundert sehr stark ist und die erst im 20. Jahrhundert in dem Maße, als dann Europa und die Großmächte wie Frankreich, die ja einst davon geträumt haben, die Welt zu beherrschen, immer mehr ins Hintertreffen geraten durch neue Großmächte und durch die Globalisierung und so weiter. Nicht?